Können Sie sich noch an die Wörter zum Dialog erinnern? Sie hören Sätze und ein Signal. Danach hören Sie zwei Optionen. Welche passt im Kontext? Ergänzen Sie die richtige Antwort nach dem zweiten Signal. Danach hören Sie die Lösung. Wow, dass heute auch mal Susi Spaß hat, freut mich wirklich. Sie ist an anderen Tagen immer so negativ. Aber wenn sogar Xufa sie tanzt, ist die Party richtig gut. Wenn sogar sie tanzt, ist die Party richtig gut. Du, ich mache mir Sorgen, dass es dir nicht so gut geht. Bei dem, was du mir erzählst, denke ich auch an meine depressiven Phasen früher. Da habe ich mich im Leben so leicht festgefahren gefühlt. Okay, wartet noch mit dem Trinken. Ich möchte nur kurz sagen, danke. Danke euch allen, dass ihr geholfen habt. Und jetzt? Prost zusammen. Maß zusammen. Prost zusammen. Danke für die Tipps, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich meine Lebensqualität, Lebenseinstellung so schnell ändern kann. Ich weiß nicht, ob ich meine Lebenseinstellung so schnell ändern kann.